ist nicht. Ich kann's irgendwie in deinen Augen sehen. Und ich spüre in der Art, wie du umarmst mich, dass es nicht mehr lang wird sein, bis ich dann wein. Nun, man sagt, dass Trennung macht die Liebe stärker. Und wenn Tränen fließen, wächst die Liebe halt. Meine Liebe zu dir doch wohl niemals mehr wert. Selbst wenn ich würde 100 Jahre alt. Oh, ich weine wieder mal, denn du verlässt mich. Ich kann's irgendwie in deinen Augen sehen. Und ich spüre in der Art, wie du umarmst mich, dass es nicht mehr lang wird sein, bis ich dann war. Sagtest, da sei jemand, der dich mehr liebt. Es ist so, wie es schon immer war vorher. Und so sicher wie die Sonne morgen aufgeht, fang ich an zu weinen, wenn du gehst aus der Tür. Oh, ich weine wieder mal, denn du verlässt mich. Ich kann's irgendwie in deinen Augen sehen. Und ich spüre in mich, dass es nicht mehr lang wird sein, bis ich dann war.